Im Frühling sterben. Sechster und letzter Teil. Ist das nicht unser Arthur? Donnerwetter. Ist heil geblieben. Heil? Ja. Etwas mager. Aber dich päppeln wir schon wieder auf. Sicher. Schöne Scheiße. Das mit dem Lütten. Mensch, der hatte immer nur Flausen im Kopf. Aber was nützt alle Klugheit, wenn man nicht weise ist? Komm, ich hab Kohldampf. Lass uns was essen. Komm, Ada, setz dich. Brot, ein Stück Schinken und einen geräucherten Aal. Das soll uns schon beim Schnaps helfen. Danke, Tamling, vielen Dank. Jede Knochenarbeit ist besser als Krieg, oder? Was immer du erlebt hast, es reicht für den Rest deiner Zeit. Wir sehen. Wie alt bist du jetzt? 20? 18. 18 erst. Der Teufel soll die alle holen. Na, die meisten hat er ja schon. Und gibt's Arbeit, Tamling? Walter, ich habe hier nichts mehr zu entscheiden. Wir produzieren fast nur noch für die Alliierten. Und die stellen alles auf Maschinen um. Bei 350 Kühen, die wir bis zum nächsten Frühjahr haben sollen, ist das nicht mal unvernünftig. 350 Kühe? Dazu die ganzen Kälber jedes Jahr? Yep. Wo sollen die denn hier weiden, Tamling? Die fressen das Gras ja schneller, als es wachsen kann. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber sie stehen einfach das ganze Jahr im Stall und kriegen zugekaufte Silage aus Südafrika. So läuft das demnächst. Gekalbt wird nur noch mit Flaschenzug oder per Kaiserschnitt. Und diese modernen Melkmaschinen kann jeder Vollidiot anstöpseln. Die haben so raffinierte Unterdruckventile. Mein lieber Mann, kein Preismelker kommt mit denen mit. Wir machen das ja schon draußen im Vorwerk. Na wunderbar. Habe ich wohl 3 Jahre umsonst bei Ihnen gelernt, oder? Gehe ich am besten gleich in den Ruhrpott zurück. Die suchen Hauer und Stahlarbeiter und zahlen nicht schlecht. Viele Zechen sind schon wieder geöffnet. Kein Krieg ohne Milch, hat man früher immer gesagt. Erinnerst du dich? Mhm. Keine Milch ohne Krieg, wird es bald heißen. Jeder Hof geht dem anderen an die Gurgel. Und am Ende bleiben nur Fabriken übrig. Aber das dauert noch eine Weile, Junge. Die kleineren Betriebe können sich Maschinen und Kühlanlagen vorerst nicht leisten. Die melken weiter mit der Hand. Ist ja auch schonender. Wir müssen jede Woche Zitzen amputieren. Das hätte es früher nicht gegeben. In die Grube kannst du immer noch. Der Pauli ist ein alter Freund von mir. Wir waren zusammen im Ersten Krieg, im Lazarett. Feiner Kerl. Hat dem Reichsnährstand immer schön in die Suppe gespuckt. Mhm. Eigentlich züchtet er Traber, richtige Siegerpferde. Aber er besitzt auch 35 Milchkühe und sucht dringend ein Melker-Ehepaar. Ich habe ihm von dir erzählt. Falls der Heil zurückkommt, wäre das der Richtige, habe ich gesagt. Der ist gewissenhaft. Und so sauber, den nennen sie Ata. Sollst du dich mal vorstellen. Mach's am besten gleich, bevor noch mehr Flüchtlinge oder Heimkehrer eintrudeln und den Lohn drücken. Kannst dir meinen Wagen nehmen. Hier, schau's dir mal an. Na gut, Fahrenstedt bei Böcklund, Spielkoppel 7, Fernsprecher 230. Aber Melker Ehepaar? Ich hab keine Frau. Ja, heirat eben eine. Flattern schließlich genug rum. Die meisten haben einen toten Mann im Gepäck. Die warten nur drauf. Die Kleine, die du im Winter hattest, wie hieß sie? Liesel, Lisa oder so? Lisbeth. Ja, die war doch gut. Hat hier mit den anderen Weibern gemolken. Frech wie Rotz, immer eine Kippe im Mund. Aber schneller und gründlicher als ein Geselle. Die solltest du dir schnappen. Arbeitet jetzt als Kellnerin in Kiel. In so einer Marinepumps. Kiel? Ja, na komm, Junge. Ich muss wieder ins Heu. Solange es warm bleibt. Nimm dir doch von den Äpfeln. Mhm. Das Auto steht im Stall. Die unbefestigte Straße zwischen den Feldern war von Panzerketten zerwühlt. Und wenn Walter in den Spiegel blickte, sah er nichts als Staub hinter dem Brezelfenster. Der Motor des VW, ein militärgrüner Käfer mit dicken Profilreifen und Allradantrieb, knatterte wie der eines Treckers. Er fuhr langsam an der Eider entlang. Am Waldrand stoppte er den Käfer und stellte ihn aus. Die Fähre näherte sich vom anderen Kanalufer. Die Scheiben des Steuerhauses waren zerbrochen. Die weißen Wände der Kabine von Einschüssen durchsiebt. Der Motor aber schien neu zu sein. Und am Seitenmast hing wieder die blaue Gemeindefahne mit den silbernen Seerosenblättern. Das Wasser rauschte die gepflasterte Zufahrt hinauf. Die Landungsklappe wurde gesenkt. Und Ortrud trat aus dem Steuerhäuschen und sagte etwas zu ihrem Vater, der die Kurbel bediente. Das Flachshaar im Nacken zusammengebunden, trug sie geflickte Arbeitshosen und ein viel zu großes Männersakko mit aufgekrempelten Ärmeln. Und nachdem sie eine Schlinge über den Poller geworfen hat, winkt sie die wartenden Frauen an Bord. Ich schließe kurz die Augen, atme tief. Dann wende ich den VW und fahre nach Seestädt, wo es noch eine Fährstelle gibt. Am anderen Ende des Tresens, neben einem Wandtelefon, über dem noch Fetzen des »Feind hört mit« Plakates klebten, trocknete Elisabeth Besteck. Zwar blickte sie sich kurz einmal nach Walter um, unterbrach aber nicht ihr Gespräch mit einem Gast. Sie trug ein Kleid und hohe Pumps, aber ihre Nahtstrümpfe hatten bereits eine Laufmasche. Der Mann, pomadige Strähnen im Gesicht, drehte sich einen Ring vom Finger und ließ ihn in sein Glas fallen. Elisabeth tippte sich an die Stirn, langte über den Tresen, rückte seinen Schlips zurecht und redete auf ihn ein. Er nickte traurig, strich ihr über die Wange und torkelte hinaus. Sie steckte den Ring ein, nahm der Wirtin ein fertiges Bier ab und kam langsam auf Walter zu. Die schwarzen Haare waren länger und sie hatte sich die Brauen abrasiert und schwungvollere Bögen auf die Haut gemalt. Auch der Mund ist geschminkt und erst als sie direkt vor mir steht, blickt sie mir in die Augen. Schicke Uniform. Wo warst du so lange? Ich? Auf Kur natürlich. Hast du meine Briefe nicht gekriegt? Welche Briefe? Ich habe deine ja auch nicht gekriegt. Sind wahrscheinlich beim Feind gelandet. All die heißen Liebeserklärungen. Der wird platzen vor Neid. Hast mir sicher viele geschrieben, oder? Wie war das denn jetzt? Wolltest du mir nicht was schenken? Irgendwas Besticktes? Kann schon sein. Da hättest du mir aber deine Größe schreiben müssen, oder? Oh Gott, ich glaub's nicht. Diese Bauern... Der Mann zieht in den Krieg und bringt mir nicht mal eine Bluse mit. Aber naja, die hätte ja sowieso nicht gepasst. Die Pusterweiber sind ganz schöne Kaliber, oder? Rund und feurig wegen all dem scharfen Zeug. Warst du mit denen auch im Kino? Oder beim Tanz? Hab nur Krankenschwestern gesehen. Und Gefangene in Lagern. Falsch war das. Das mit den Juden war grundfalsch und dumm. Oh, Kinders, das habe ich immer gesagt. Der Hitler, der hätte sie nicht in die Lager sperren dürfen. Und umbringen schon gar nicht. Willi! Auf jeden Dachboden, in jede Fabrik, auf jede Brücke eine Judenfamilie. Oder die ganzen politischen oder die Spione. Und ich schwöre euch, keine einzige Bombe wäre auf unsere Städte gefallen. Es reicht, Willi. Die Politik bleibt draußen. Wann kapierst du das endlich? Noch einen solcher Sprüche und ich zeig dir, wo es lang geht. Dann ist hier Polackenflachrennen, ja? Jawohl, mein General. Bitte um Vergebung. Krieg ich denn jetzt noch ein Gedeck? Hier. Und jetzt halt die Klappe. Komm, ich zeig dir mein Zimmer. Ist gleich oben mit Fenster und eigenem Bad. Es gibt zwar nur kaltes Wasser, aber damit verbrühst du dir wenigstens nicht die Füße. Da hab ich ja Glück. Lisbeth hebt das Tresenbrett hoch, kommt auf die andere Seite und Hand in Hand zwängen wir uns durch die Menge und über eine schmale Treppe steigen wir ins Dachgeschoss. Tada. Hier, mein Reich. Lisbeth, komm Hey, schön langsam mit den jungen Pferden. Du kratzt. So. Was wollte denn der Mann mit dem Schlips von dir? Wieso schenkt er dir seinen Siegelring? Der Schwarzrock, Freddy? Oh Gott, der macht mir halt den Hof. Ein Suffkopf. Den Klunker lässt er immer hier, damit er morgen eine Entschuldigung dafür hat, wiederzukommen. Ja? Das ist bestimmt eine gute Partie. Sieht ihm das Geld an. Ja, wohlhabend ist er. Sehr gepflegt. Duftet wie eine Drogerie und quasselt bis zur Vergasung. Er sagt, ich wäre sein Traum. Und nennt mich immer Gypsy Queen. Das ist Englisch und heißt Zigeunerkönigin. Und warum hast du ihn abblitzen lassen? Woher weißt du denn, dass ich das getan habe? Er ist einer von vielen Verehrern, mein Freund. Und ich habe ihm nur gesagt, dass er mir zu klein ist. Dass ich einen großen Mann brauche. Hattest du eigentlich schon immer Haare auf der Brust? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Bei dir darf man nicht zu empfindlich sein, oder? Vielleicht wächst der Mann ja noch oder hat andere Vorzüge. Bin ich dir denn groß genug? Es gibt natürlich größere. Na schau, was haben wir denn hier? Ein echter Reißverschluss. In Amerika hat man's wohl immer eilig, oder? Weiß nicht. War noch nie da. Hast du eigentlich mal über unser Telefonat nachgedacht, Liesel? Worüber? Ich hab nur ein Bin wieder da gehört und so ein Stottern in der Leitung. War das ein Telefonat? Hör zu. Ich hatte nur wenig Münzen. Und über mir stand, fasse dich kurz, und draußen haben Leute gewartet. Ich meine, wenn du unbedingt willst, machen wir es auch kirchlich. Frau Tamling würde uns ihr Brautkleid borgen. Sie hat's mir gezeigt, es riecht kaum nach Mottenpulver. Und meine Mutter schickt uns sicher Ringe. Wir kennen uns doch schon eine Weile. Und vielleicht wird's ja was. Hä? Zusammen ist jedenfalls vieles leichter und irgendwie auch schöner. Du müsstest nur mit in den Kuhstall. Oh, Donnerlütchen, das schlägt alles. Sogar den Schwarzhändler. Darauf soll mal einer kommen. Du musst aber mit in den Kuhstall. Ich glaube, so einen romantischen Heiratsantrag hat noch keiner gekriegt. Ja? Und? Und was? Stell doch nicht so blöde Fragen. Wer heiratet denn mit 17, wenn er nicht muss? Außerdem bin ich froh, endlich in einer Stadt zu sein. Es geht mir gut hier. Ich habe Freundinnen, Kleider, hübsche Schuhe. Sonntags spaziere ich zum Hafen, zu den Ozeanriesen, wo mir die Matrosen in ihren weißen Uniformen hinterherpfeifen. Und du willst mich zurück in die Jauche holen? Mensch, Lisbeth, der Betrieb ist tipptopp, das glaub mir mal. Na, bei Schleswig, hab ihn mir angesehen. 35 Milchkühe und ein Bulle. Aber die stellen nur ein Melker-Ehepaar ein. Natürlich, um sich den Knecht zu sparen. Wir könnten mietfrei in einem kleinen Haus am Feldrand wohnen, weißt du? 3 schön möblierte Zimmer plus Garten und Deputat. Also ein Schwein im Jahr, Gänse, Eier, Mehl. Wir müssen nur melken, den Stall in Schuss halten und die Milch in die Meierei nach Böglund bringen. Es gibt einen Pferdewagen für die Kann und im Dorfkrug ist jeden Samstag Tanz mit wechselnden Kapellen. Dann würde ich sonntags die Kühe allein versorgen und du könntest ausschlafen. Was meinst du? Halt doch endlich mal den Rand, ja? Ja. Und jetzt pass auf. Schatten huschen durch den Raum und werden zu Möwen, wenn sie den Spiegel streifen. Das Bett wackelt und schlägt gegen den gusseisernen Heizkörper. Lisbeth, die Zungenspitze zwischen den Lippen, schließt nicht die Augen, während sie sich bewegt, sondern nur kurz, im allerletzten Moment, in dem sie mir den Mund zuhält. Und schon wenig später liegen wir still nebeneinander, starren zur Decke und warten darauf, dass unser Herzschlag ruhiger wird, der Schweiß auf der Haut abkühlt und sich die leise Traurigkeit verliert, für die wir keine Worte haben. Der Mönch auf dem Etikett sieht aus wie der olle Hundstedt. Der Bauernführer? Stimmt. Das war ein Saukerl. Unbelehrbar. Den haben seine Zwangsarbeiter gelyncht. Zweimal ist der Strick gerissen und am Ende mussten sie Zaundraht nehmen. Komm, trink mir auf Vita. Von der Fahne gehen. Verrückt, oder? Wieso macht er sowas, wenn er weiß, wie gefährlich es ist? Der war doch sonst immer so schlau. Konntest du nicht auf ihn aufpassen? Bin ich sein großer Bruder? Er hat in einer ganz anderen Einheit gekämpft. Ich habe ihn natürlich gewarnt. Und jeder hatte Angst vor Sibirien. Vor Zwangsarbeit und Lager. Klar. Die Ungarn-Deutschen haben Deserteure zwar versteckt, aber nur scheinbar. Dann hinterrücks verpfiffen. Überall sind Feldjäger rumgekurvt und haben alle Heuschober und jeden Sumpf durchsucht. Der Fiete hatte keine Chance in dem Flachland, wo du morgens siehst, wer mittags vorbeikommt. Er hat nicht auf mich gehört, Liesel. Er wollte partout zu seiner Ortrud. Und du, Walter? Wolltest du nicht zu mir? Davonkommen wollte ich. Einfach nur durchstehen den Wahnsinn. Ich war nicht in vorderster Linie. Hab kaum einen Schuss abgefeuert. Genau genommen nur einen. Es war also weniger wahrscheinlich zu fallen, als exekutiert zu werden, weil man abgehauen ist. Aber wer bringt denn sowas übers Herz? Ich meine, die Männer, die ihn erschossen haben. Waren das nicht Kameraden? Jungs wie Friedrich? Haben die keine Skrupel? Die drücken einfach so ab? Du bist gut. Was bleibt dir denn übrig? Entweder du führst den Befehl aus oder du verweigerst ihn. Und das ist dann dein Todesurteil, ohne Gnade. Dann darfst du gleich mit an die Wand. Es gibt nur einen schwachen Trost. In einem der Gewehre steckt immer eine Platzpatrone. Jedenfalls, wenn ein Kamerad dran glauben muss. Jeder im Kommando kann sich so einbilden, dass er ihn nicht erschossen hätte. Warst du denn dabei? Hast du es gesehen? Ich habe viel gesehen. Zu viel, wenn du mich fragst. Aber das war der Krieg. Armer Kerl. Er hätte was Besseres verdient. Wir alle. Oh nein. Du nicht. Du auf keinen Fall, mein Junge. Du hast ja schon das Beste. Nämlich mich. Hier, eine Tafel Schokolade. Aber wirf das Silberpapier nicht weg, das sammle ich. Hungrig kaute Walter die Schokolade, während Elisabeth das Badewasser laufen ließ, damit er ihr Pinkel nicht hörte. Ihr Zimmer, ein Schrank mit Koffer obenauf, ein kleiner Tisch unter der Gaube, ein Regalbrett an der Wand mit Büchern, ein paar Brockhausbände, Menschen im Hotel, Menschen von, Vicky im Hotel Baum, von Vicky Baum, unterm Rat von Hermann Hesse, die Bibel. Ich blättere in dem alten Lederband, getrocknetes Herbstlaub und ein paar Scheine Inflationsgeld von 1923 rutschen aus den Seiten. Millionenbeträge. Noch nie hatte Walter in einer Bibel gelesen. Das Entziffern der Frakturschrift machte ihm Mühe. Und oft verstand er den Sinn der Sätze nur vage. Er las ein paar Verse im Buch Moses, in der Lautstärke, in der er gewöhnlich sprach. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Was sagst du? Nichts. Ich ritze die Stelle mit dem Daumennagel an. Die ganzen Schmöcke habe ich geerbt. Sag, hast du aufgepasst? Worauf? Na wunderbar. Und was ist, wenn ich schwanger werde? Dann nimmst du zu. Aber nur 9 Monate lang. Oho, der Mann hat Nerven. Der macht einen verliebt und denkt, womöglich willst du einen Sohn haben, stimmt's? So ein Stammhalter oder Statthalter oder wie das heißt. Und nachher bauen wir ein Haus, pflanzen einen Baum. Klingt sehr aufregend. Magst du dich nicht waschen? Ist mir gleich. Kann auch eine Tochter sein. Wäre mir sogar lieber. Nein. Du willst einen Sohn, sei ehrlich. Der Sohn des Melkers. Was soll er denn mal werden? Obermelker? Ist mir egal, was er wird. Das ist bestimmt sowieso das Schicksal oder die Zeit. Von mir aus kann er alles werden. Nur kein Soldat. Das wäre ja wohl noch schöner. Also, wie steht's jetzt mit dem Hof, Liesel? Hast du es dir überlegt? Es muss ja nicht für ewig sein. Irgendwann stellen die eh auf Maschinen um und dann fahren wir in den Kohlenpott. Da verdient man auch gutes Geld. Und du wärst wieder in der Stadt. Kiel ist auch eine Stadt. Jetzt sag schon. Kommst du mit? Mach mal das Licht aus. Und? Ja. Wie oft schon im frühen März Zug gefahren. Müde nach einem arbeitsreichen, scheinbar endlosen Winter. Dankbar für die Ruhe im Abteil. Für den Kaffee, den der Service bringt. Und in der Landschaft gierig nach ersten Blüten gesucht. Auf den Äckern hinter Berlin trockene Erde. Bei Magdeburg reif auf den Gleisen. Vor Braunschweig eine Wolkenbank. Und doch färbt der innige Wunsch nach Frühling die kahlen Birken am Horizont bereits mit einem Hauch von Grün. Das Grab meiner Eltern sollte eingeebnet werden, sofern ich mich nicht für eine weitere Pacht entschied. Es wurde von einer Tante gepflegt, der Schwester meines Vaters, die es je nach Jahreszeit mit Stiefmütterchen, Begonien oder Erika bepflanzte und an aller Seelen ein Licht darauf stellte. Eine melancholische Kettenraucherin, die immer wusste, wo der Jägermeister stand, war sie die letzte Verwandte aus der Generation der Eltern und ließ sich weder vom Alter noch von Krankheit oder Einsamkeit den Humor nehmen. Als ich sie einmal ins Café Klos einlud, legte sie die Zigarette nur kurz zur Seite und sagte kauend: Ja, Streuselkuchen ist gut. Den möchte ich auf meiner Beerdigung essen. Die Grabstelle lag am Stadtrand von Oberhausen. Man konnte an einer Hand abzählen, wie oft ich in den letzten 25 Jahren Blumen auf den Stein gelegt hatte. Und ich war mir nicht sicher, ob ich den Pachtvertrag verlängern würde. Außer Tante Leni, die schon signalisiert hatte, dass ihr das Pflanzen und Harken zu mühevoll wurde und die im Übrigen neben ihrem Mann begraben werden wollte, gab es keine weiteren Angehörigen. Die meisten Bekannten der Eltern waren ebenfalls tot. Welchen Sinn machte es also, das Grab zu behalten? Und doch widerstrebte etwas in mir dem Gedanken, es einebnen zu lassen. Aberglaube vielleicht. Angst vor Unglück oder einem stillen Fluch. Ich wusste es nicht. Ich wollte mich auf dem Friedhof entscheiden. Der Vertrag war noch von meinem Vater unterschrieben worden, wie ich erst jetzt sah. In der zeitlebens von ihm gebrauchten Sütterlin-Schrift. Etwas zittrig schon. Der Krebs. Unter den Familiennamen, das Datum und die Nummer der Grabstelle hatte man einen großen roten Stempel gedrückt. Ruhezeit beendet. Es dämmerte, als ich endlich in Oberhausen ankam. Ich brachte meine Tasche ins Hotel Ruhrland und nahm mir ein Taxi. Wohin soll's denn gehen? Immer der Musik nach. Zum Friedhof. Tackenberg. Als wir zum dicken Stein hinauffuhren, schlingerte der Wagen durch Spurrillen, die immer tiefer wurden, bis der schwernasse Schnee unter dem Bodenblech knirschte. Langsam rollten wir am Sportplatz vorbei, am Schätzleinmarkt, an meiner ehemaligen Schule. Kein Fußabdruck auf dem weißen Hof. Nirgendwo ein Mensch. Ich bat den Fahrer, vor der Friedhofsgärtnerei zu halten und zahlte ein beachtliches Trinkgeld dafür, dass er nicht davonfuhr. In dieser Gegend ein Taxi zu bekommen, war nur zum Preis endloser Wartezeiten möglich. Dann stapfte ich durch den Schnee zu dem kleinen Blumenladen neben dem Tor und kaufte einen der fertigen Sträuße im Fenster. Der Friedhof war erweitert worden in den letzten Jahren. Man hatte den Kreuzhügel abgetragen und die Gärten dahinter gerodet. Und auch das kleine Freibad auf dem Nachbargrundstück, schon in meiner Kindheit geschlossen und vom letzten Bauern als Weide genutzt, kein Altbrot mehr ablegen, stand einmal an seinem Haus. Das Pferd ist seit 5 Jahren tot, war jetzt zum Gräberfeld geworden. Ich starkte in die Richtung, die ich in Erinnerung hatte, vorbei an einem einzelnen roten, schief auf einer Wehe flackernden Licht. Und schon nach 3, 4 Schritten befand ich mich nicht mehr auf dem Pfad. Unter meinen Sohlen knisterte und knackte es, als träte ich auf alte Kränze. Ich ging um ein Gatter voller Abfälle herum, schwarz-rot-goldene Schleifen. Plastikrosen und verwelkte Chrysanthemen hingen aus dem Lattenwerk und sank plötzlich bis zu den Knien ein, hielt mich an einem Findling fest. Das ganze Gelände fiel ab, der Zeche zu, in der mein Vater einmal gearbeitet hatte und von der nur noch der Förderturm stand, schwarz vor Krähen, die dort Rast machten. Monumente und Kreuze bis zum Waldrand und dazwischen fremde Wege, kahle Bäume, vom Eis wie glasiert. Das Grab der Eltern aber konnte ich nicht finden. Es wurde dunkel. Unter der Eisschicht, die auf einem Wasserbecken lag, gluckerte es leise. Auf meinen Spuren ging ich zurück zu dem Rubinlicht, das etwas plagte, und legte den Strauß daneben. Blieb einen Moment lang stehen. Kaum Wind. Und es hatte aufgehört zu schneien. In einiger Entfernung leuchtete der Blumenladen. Und obwohl die Flocken doch lautlos gefallen waren, ein stilles Verwehen, war es jetzt noch einmal stiller. Frühling sterben. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Ralf Rothmann. Es sprachen Sohn Johann von Bülow, Walter Henning Nören, Fiete Leonard Kunz, Lisbeth Groß Wantje Kohlhoff sowie Andreas Grotgar, Eva Rattay, Jens Wawritschek, Isaac Dentler, Bettina Engelhardt, Judith Altmaier, Sebastian Kuschmann, Laszlo Branko-Breiding, Steffen Happel, Heinrich Giskes, Thomas Anzenhofer, Jochen Nix, Ursula Illert, Friederike Ott, Birgitta Assheuer, André Meyer, Wolfram Koch, Heiko Raulin, Moritz Pliquet, Marie-Paulina Schendel, Luise Ehl, Nora Solcher, Michael Schütz, Axel Gottschick, Cedric Stern, Marc Ortel, Amaru Albancando, Jonathan Lutz, Alex Kappel, Lorenz Klee, Lisa Eder, Marielle Leier und viele andere mehr. Eine komplette Mitwirkendenliste finden Sie online. Musik: Instant Music Factory. Mit Claudio Puntin, Kim Evert und Oliver Potratz. Besetzung: Leon Hase. Dramaturgie: Cordula Hut. Ton und Technik: Melanie Inten und Josuel Teegarten. Regieassistenz: Hertha Steinmetz und Conny Walter. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher. Produktion: Hessischer Rundfunk 2023. Redaktion: Cordula Huth. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.